Wir kommen heute zum letzten Titel des Abends. Tränenwelden hier für euch mit meinem Leben. Und Tränenwelden, das ist Cesarboon aus Frankfurt am Main an den Tasten, zuständig für die komplette Musikproduktion, das Mastering und die Programmierung des Projektes. Jawohl! Und meine Wenigkeit, Möwe von Möwenhausen, zuständig für alle Promotionarbeiten ums Projekt, jawohl. Und natürlich für die Texte und die Worte. Ja. Und in diesem Song geht es hier um einen zum Tode verurteilten Menschen, den wir hiermit auf seinem letzten Weg begleiten. Und wir haben es festgehalten in Wort, Schrift, Ton und Bild. Und jetzt sagen wir hier gute Nacht und Dankeschön an euch alle da draußen, an Hannover City. Hier jetzt mein Leben. Mein Leben, das ist dunkel. Mein Leben, das ist kalt. Dankeschön. Bis zum nächsten Event hier in dieser wahnsinnig genialen Halle mit einem noch so geileren Publikum. Dankeschön. Auf Wiedersehen, sagen Tränenwelten.